In der Apostelgeschichte werden ja alle Werdegänge der Gemeinde Jesu angesprochen, auch solche, die vielleicht nicht vorkommen sollten. Es gibt ja in jeder Gemeinde Fragen. Es gibt unter den Gläubigen immer wieder bestimmte Fragen: Was soll ich tun? Was soll ich lassen? Wie kann dieses und jenes verstanden werden? Und in dem heutigen Abschnitt lesen wir, wie man dann damit umgeht. Denn auch die Urgemeinde, diese lebendige Gemeinde zu Antiochia in Syrien, hatte plötzlich Fragen, die durch einige, die da hinzugekommen sind oder von Judäa herabgekommen sind, herab heißt ja, dass Judäa dort im Gebirge liegt, nicht? Und Antiochia lag ja ziemlich nah am Mittelmeer, das heißt im Flachland. Sie kamen herab und sagten zu den gläubig gewordenen: Ihr könnt nicht selig werden, wenn ihr nicht das Gesetz haltet, wenn ihr euch nicht beschneiden lasst. Und das gab natürlich dann eine heftige Diskussion und man wollte doch die Wahrheit darüber wirklich erfahren. Ich lese ab Vers 6 aus dem 15. Kapitel. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, über diese Sache zu beraten. Als man sich aber lange gestritten hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen: Ihr Männer, liebe Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter euch bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Heiden das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben, wie auch uns. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hatte durch den Glauben. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, ebenso wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Paulus und Barnabas zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Heiden. Soweit Gottes Wort. Diese Frage nach dem Gesetz und der Beschneidung ließ man natürlich nicht in Antiochia stehen, sondern man wandte sich dahin, wo man erhoffte, eine gültige geistliche Antwort zu bekommen. Paulus und Barnabas und etliche dieser Gemeinde machten sich auf den Weg nach Jerusalem. Und dort wollten sie die Frage nochmal stellen, was nötig ist für die gläubig gewordenen Heiden. Denn örtliche und überörtliche Gemeinden werden immer wieder mit gewissen Fragen im Herzen konfrontiert, auch die einzelnen Gläubigen. Und da geht es nicht nur um eine Diskussion. Man muss das ausdiskutieren und der vielleicht am längsten redet, der hat am meisten Recht. Darum geht es gar nicht, jedenfalls nicht in der Gemeinde Jesu, in der Politik schon, aber in der Gemeinde Jesu nicht. Ja, in der Politik, da die am lautesten schreien und am längsten, die kriegen dann meistens Recht. Aber hier geht es nicht um menschliche Meinung. Die ist überhaupt nicht gefragt in der Gemeinde Jesu, sondern was sagt Gott dazu? Das ist das Geheimnis des Glaubens und das ist auch die Lösung von Problemen und Fragen. Und sie gingen also nicht nur deswegen nach Jerusalem, um eine schlichtende Antwort zu hören, eine Lösung, dass der Streit beigelegt wird, sondern sie gingen dorthin, um Gottes Antwort zu hören. Und liebe Geschwister, hier ist der erste Punkt, den wir auch persönlich lernen dürfen. Wir wollen nicht die Antwort von Menschen. Wir wollen die Antwort Gottes. Und dazu ist es nötig, sich in die Gegenwart des lebendigen Gottes immer wieder zu begeben. Und hier zu fragen: Herr, was meinst du, was willst du? Sie machten sich ja auf nach Jerusalem, weil sie wussten, dort gibt es Gläubige, die noch näher an diesem Geschehen von Pfingsten stehen als die in Antiochia. Dort ist noch ein Teil der Urgemeinde und die Apostel, die ja dieses Geschehen vom Himmel her miterlebt haben, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und dass sie plötzlich von Dingen reden konnten, die vorher gar keiner wusste. Von Gottes Geheimnissen konnte man reden. Und da gingen sie hin, um Rat zu suchen. Wie will der Herr führen? Nicht, was ist unsere Erfahrung der Vergangenheit? Wir haben ja das letzte Mal schon davon gesprochen, dass ja gerade die Gläubigen aus den Juden große Erfahrungen hatten. Im Gegensatz zu den Heiden. Die hatten nur Erfahrung mit den teuflischen Elementen. Sie hatten zwar, wenn sie es glauben wollten, die Erfahrung, dass da jemand ist, der doch die Pflanzen auf dem Felde wachsen lässt und der doch irgendwie Speise verursacht, denn wir können ja gar nicht das Korn wachsen lassen. Aber in Wahrheit hatten sie keine Begegnung mit diesem Gott, diesem Schöpfer, sondern sie suchten Begegnung mit Geistern, mit Götzen, um irgendwie ihre Fragen beantwortet zu bekommen. Aber die aus den Juden hatten Erfahrung. Sie hatten Erfahrung mit dem Reden des lebendigen Gottes. Sie wussten ganz genau, was er geredet hat. Und das jetzt nun ganz neu zu überdenken und eine weitere Information zu bekommen, die eventuell die erste Information nicht annulliert, sondern weitergehend überholt. Das ist ein Unterschied. Gott hat ja nie das Gesetz aufgelöst, sondern erfüllt in Jesus Christus. Er hat es nie aufgelöst. Und jetzt ist das Neue, dass die Gläubigen in der Erfüllung leben sollen. Und das meinte später der Apostel Paulus auch, das ist Freiheit. Freiheit ist, in der Erfüllung Christi zu leben. In dieser Freiheit sollen wir bestehen und uns nicht wieder erneut fangen lassen, indem wir in eine Beobachtungsposition des göttlichen Willens kommen und versuchen, das Beste daraus zu sehen und zu nehmen. Denn wo die Menschen das Gesetz in die Hand bekommen haben, was passierte denn da? Es passierte, dass jeder so gut er konnte, etwas aus diesem Gesetz für sich gewinnen wollte. Und wenn da 10 etwas gewinnen wollten, haben sie möglicherweise 10 unterschiedliche Akzente gewonnen. Und wie viele Diskussionen, das kann man auch in Büchern lesen, in der Mishna lesen, wie viele Diskussionen auch im Talmud geführt worden sind über einen Satz, was bedeutet das, warum ist der Abend vom Morgen und so weiter, warum ist das der neue Tag, warum dies und jenes. Und dann gibt es viele, viele Meinungen. Und das ist unter uns ja auch so. Wenn wir die Gebote, die Gesetze des Landes betrachten, können wir auf die Straße gehen und fragen, was hältst du davon? Viele haben eine andere Meinung. Ja, das bedeutet das, das bedeutet das. Und da müssen wir eine Grenze machen und hier. Und die anderen sagen, nein, da müssen wir die Grenze öffnen. Sie reden über dasselbe Gesetz. Und das ist uns völlig aus der Hand genommen. Das sollte neu gelernt werden. Wir sind nicht die Erfüller des Gesetzes, sondern Christus hat es erfüllt. Und wir sollen in dieser Erfüllung in Christus leben. Es ist das Unangenehmste, haben wir uns gesagt, für das Fleisch. Das hat es überhaupt nicht gern. Denn unser Fleisch möchte gerne mitsprechen, möchte Gott sogar Vorschläge machen. Ja, und sagen, wie er das so denken soll und wie er handeln soll. Das ist unser Fleisch. Aber in Christus haben wir kein Mitspracherecht mehr. Aber da sind wir geborgen und sind in der totalen Freiheit. Weil alles geregelt ist in Christus, was geregelt werden musste. Jetzt sind wir nur noch von der Führung abhängig. Nicht mehr von unserer persönlichen Weisheit, Dinge zu erkennen. Wir sind von der Führung abhängig, der Führung durch den Heiligen Geist. Und hier prallten verschiedene Meinungen aufeinander. Die einen redeten von ihrer Erfahrung, die ja auch irgendwo mal berechtigt war. Und die anderen, die kamen da völlig unbedarft in die Nachfolge Jesu hinein und wussten von der Erfahrung der anderen aus dem alten Bund nichts. Wer hat nun recht? Wer lebt mit wem? Wie kann man die Dinge sehen? Dass Paulus und Barnabas und andere von Antiochia nach Jerusalem gingen, um die göttliche Entscheidung über diese Frage, die sie hatten, erhalten zu können, zeigt ja schon in der Bewegung, dass sie, Paulus und Barnabas und die anderen, Ausschau hielten darüber, ob der Herr nicht höhere Kompetenzen irgendwo gibt, als die, die man im eigenen Leben hat. Das ist eine wunderbare Gabe, dass man nicht immer nur von sich ausgeht, die letzte Meinung zu haben und Erkenntnis zu haben, sondern Ausschau zu halten, gibt es da nicht vielleicht doch eine höhere Kompetenz, die mehr weiß als ich? Das ist ein wunderbares Herzensstreben, das auch uns immer wieder beseelen sollte. Ging ja um die Führung durch Gottes Geist im Leben des Einzelnen und in der Gemeinde. Die Apostel und Ältesten, so haben wir gelesen, zu Jerusalem, sie waren ja solche, die im Erstlingsglauben standen, noch näher an den Geschehnissen von Pfingsten, wie ich sagte. Und sie kamen einfach zusammen, als sie das hörten, was unter den Brüdern zu Antiochien gehandelt wurde. So soll auch in einer örtlichen oder auch überörtlichen Gemeinde, wenn Fragen auftauchen, die Unruhe verursachen, der Ältestenrat, so wie in dem Falle jetzt in Jerusalem, die Ältesten, die zusammenkommen, konsultiert werden und befragt werden. So wie sich die Apostel und Ältesten zu Jerusalem untereinander berieten, sie tauschten sich aus über dem, was Gott ihnen gezeigt hat, so soll auch das Verantwortungsbewusstsein immer unter den leitenden Brüdern in der Gemeinde sein. Dass sie sich auch über solche Fragen austauschen. Was hat der Herr hierzu gesagt? Wie ist das zu verstehen? Und dieser Verantwortung entzogen sich die Ältesten in Jerusalem nicht. Sie haben nicht gesagt, na ihr aus Antiochia, seht mal zu, wie ihr jetzt weiterkommt. Sie setzten sich ernstlich zusammen und sprachen vor dem Angesicht Gottes über dies anstehende Problem. Und das Problem war ja nicht nur eins von den Gläubigen in Antiochia, sondern es war ja zugleich auch ein wichtiges Problem für die Gläubigen aus den Juden. Dürfen sie jetzt etwas lassen, was vorher angeordnet wurde und unter Todesstrafe unbedingt gesetzt war und erfüllt werden musste? Dürfen sie das jetzt lassen? Es war eine wichtige Frage. Und so brachte jeder von den Ältesten seine geistliche Erkenntnis zusammen, um eine Entscheidung von Gott zu suchen, die richtige Entscheidung auch für die Allgemeinheit der Gläubigen ausdrücken zu können. Auch soll die Gemeinde solche Beratung wünschen. Auch das ist ja wichtig. Manche bleiben ja einfach mit ihrer Frage allein. Oder beantworten sie sich selbst, weil sie sich für die absolute Kompetenz halten. Aber wir sehen die Gemeinde zu Antiochia, Paulus und Barnabas dazugehörig, sahen nicht die absolute Kompetenz bei sich, sondern sie suchten die Apostel auf zu Jerusalem. Sie gingen nicht davon aus, dass sie alles wussten, sondern sie wollten etwas erfragen. Und das ist auch eine Bewegung von Gläubigen, von einer Gemeinde, die dieses Verlangen hat, die nicht nur in sich persönlich immer die letzte Antwort sucht, sondern eben die Gaben und Fähigkeiten der vorangestellten Brüder mit einschließen will. Denn Gemeinde will doch vom Heiligen Geist geleitet werden und möchte den Willen Gottes durch den Heiligen Geist erfahren. Denn die Ältesten und Apostel waren ja berufen durch Gottes Gnade, durch Gottes Segen, so wie auch jede örtliche Gemeinde darum betet, dass die Ältesten von Gott gerufen werden. Und somit soll auch das Vertrauen zu den Gerufenen, unter Gebet Gerufenen, vorhanden sein, um auch Fragen, besonders solche, die Unruhe schaffen, ihnen vorzulegen, damit sie sich vor Gott damit auseinandersetzen. Jesus Christus soll der Herr sein und bleiben, auch unter den Ältesten, und soll Antwort geben auf die Fragen, die in der Gemeinde entstanden sind. Wie kann der Ältestenrat die Antwort empfangen? Indem er mit gereinigtem Herzen unter Gebet vor das Angesicht Gottes tritt. Und Gott lässt niemand allein, auch nicht die Ältesten hier in Jerusalem. Wir lesen das ja dann später im nächsten Abschnitt, dass sie zu einer geistlichen Antwort gekommen sind, die alle zufriedenstellen konnten, die keinen provozierten, sondern in die Gegenwart des Willens Gottes und des vollbrachten Werkes in Jesu führten. Das Bewusstsein, dass niemand eine letztgültige Antwort hat, außer Gott in Jesus allein, machte also die Ältesten willig, sich miteinander geistlich zu beraten, auszutauschen. Wir haben gelesen, sie kamen zusammen. Und allein diese Bewegung, dass die Ältesten in Jerusalem zusammenkamen, zeigt, wir brauchen jetzt gegenseitige Beratung und die Beratung des Herrn in unserer Mitte. Es wurde auch noch etwas dabei deutlich, nachdem man ja untereinander sich fragte, wie denn das Anliegen zu betrachten ist, dass Gott ja befohlen hat in 1. Mose 17, dass alles, was männlich ist und geboren wird, am achten Tag beschnitten werden muss. Und alles, was dort schon im Hause des Abrahams lebte und wer sich nicht beschneiden lassen will oder wer das nicht beachtet, soll ausgerottet werden aus dem Volk. Nachdem sie also diese Fragen miteinander diskutierten, erhob sich der Apostel Petrus nach einer Weile und man hörte ihm zu. Er wies auf die Tatsache hin, dass selbst unter den Ältesten die Berufungen unterschiedlich sein können. Nicht jeder Älteste hat die gleiche Aufgabe und die gleiche Erkenntnis, sondern sie müssen aufeinander hören. Sie müssen sich ergänzen. Petrus stand auf und wies darauf hin, dass er auch eine vom Herrn besondere Kompetenz bekommen hat, die er sich nicht aussuchte. Seine Kompetenz lag darin, dass durch ihn das Evangelium unter den Heiden und den Juden offenbar werden sollte. Die hatte kein anderer bekommen, nur er. Andere haben wieder was anderes bekommen. Das sollte auch erkannt werden in dieser Beratung. Wir brauchen einander. Der Apostel Paulus hat später im Brief an die Epheser genau das dann auch weitergegeben und gesagt in Epheser 4, zum Beispiel in Vers 11 und weitere, Gott hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hinangelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Das heißt, nicht alle haben dieselben Aufgaben. Das sollte in Jerusalem auch deutlich werden. Wir haben nicht alle dieselbe Aufgabe. Petrus stand auf und berichtete dann auch von seiner Aufgabe. Gott hat erwählt, dass durch meinen Mund die Heiden das Evangelium hören sollten. Also sollten die anderen schon mal zuhören. Hier ist eine Kompetenz, die Gott gegeben hat, an der wir uns ein Stück weit orientieren müssen. Wenn Gott eben das gegeben hat, den Heiden was zu sagen, dann ist auch vielleicht hier die Antwort für unser Problem zu empfangen. Wir wollen uns beugen unter dieser Gabe Gottes und hinhören, was zu sagen ist. Wir verstehen das, ja? Das ist auch der Ausgleich und das Zusammenwirken aller Gaben in einer Gemeinde. Nicht ein einziger weiß alles. Nicht ein einziger kann alles. Jeder braucht jeden. Jeder ist mit dem anderen zusammengeschlossen. Petrus wies darauf hin, was Jesus in Caesarea Philippi schon zu ihm sagte, Matthäus 16, Vers 18 und 19. Da sagte Jesus zu Petrus: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Alles, was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. Jesus sprach das ganz bewusst zu diesem Apostel. Er hat es nicht begehrt, aber er hat den Auftrag gekriegt. Und darum konnte er auch aufstehen zu Jerusalem und sagen: So und so war das. Und der Herr hat mir auch eine Aufgabe gegeben, und ich will hier mitreden und euch auch, so es der Herr schenkt, Wegweisung schenkt, geben. Alles, wenn hier Jesus sagte, dass er die Schlüssel des Himmelreiches bekommt, um die Türen aufzuschließen, dann heißt es doch alles aus Juden und Heiden. Hier war also eine Kompetenz vorhanden, die nicht nur für einen Bereich, nur für Juden galt, sondern auch für die Heiden. Ja? Und das konnte Petrus dann auch bestätigen und sagen, weil er es ja erlebt hat. Er hat es bereits im Haus des Cornelius erlebt, dass er dieses Werkzeug geworden ist, die Tür zu den Heiden aufzustoßen und ihnen das Evangelium zu sagen. Wir erinnern uns daran, dass er ja in Joppe für einige Zeit bei Simon dem Gerber übernachtete und wohnte. Und als er hungrig war, er war auf dem Söller, auf dem Dach und betete, hat er diese Erscheinung gehabt, dass ein Tuch vom Himmel kam, in dem viele verschiedene Tiere waren, reine und unreine nach dem Speisegesetz, was Gott Mose gegeben hat. Und dann kam die Stimme: Schlachte und iss. Und wir wissen, er hat sich zunächst geweigert. Ich kann nichts Unreines essen. Was Gott gereinigt hat, das hast du nicht gemein zu machen. Und so wurde das immer wieder gesagt. Und dann kamen ja die Leute aus dem Haus des Cornelius und standen vor seiner Tür. Und er hat sich zu erkennen gegeben, dass er derjenige ist, den sie suchen. Und er ging dann mit in dieses Haus des Heiden und merkte nach der Predigt, als er sie anfing, dass diese sich bekehrten und denselben Geist bekam, der zu Pfingsten über die Juden kam. Er war derjenige, der gebraucht worden ist, das Evangelium auch unter die Heiden zu bringen. Eine ganz besondere Kompetenz. Und aus diesem Verhalten hier in Jerusalem lernte auch wiederum der Apostel Petrus und hat das ja später in seinem Brief auch weitergegeben, in dem ersten Brief, Kapitel 4, Vers 15. Auch eine wichtige Lehre, so dass man einander in der Gemeinde mit den unterschiedlichen Gaben achten soll. 1. Petrus 4, Vers 15, wo er sagt: Niemand aber unter euch leide als ein Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in ein fremdes Amt greift. Das heißt, wenn sich jemand aufgemacht hätte, sagt, nee, Petrus, das mache ich schon, ich werde da mit den Heiden schon reden als Erster, dann wäre das ein Eingriff ins fremde Amt gewesen. Petrus hatte dieses Amt. Er hatte diese Aufgabe. Und das hat er später geschrieben, weil er merkte, dass auch innerhalb der Gemeinden hier Kompetenzschwierigkeiten aufgetreten sind. Der eine wollte es immer besser wissen als der andere. Die Herzen waren nicht mehr auf Ergänzung angelegt, sondern auf Behauptung und Bestimmung. Und das entspricht nicht dem Wesen und dem Leben der Gemeinde Jesu. Das entspricht wohl dem Leben und Wesen der Gesellschaft unter den Völkern. Da geht es immer darum, dass einer besser sein will als der andere und einer den anderen bestimmen will. Das ist ganz gang und gäbe, weil das Fleisch das so möchte. Aber in der Gemeinde Jesu geht es nicht darum, sondern da geht es nur um Ergänzung. Niemand greife in ein fremdes Amt. Die Gaben in der Gemeinde sollen also nie gegeneinander gesetzt leben und werden, sondern sollen miteinander zu einem Ganzen gefügt werden. Sie sollen nicht im Konkurrenzkampf ausgeübt werden, sondern im Miteinander. Lesen wir dazu Römer 12, 3 bis 6 zum Beispiel, wo auch später dann der Apostel Paulus Folgendes an diese Gemeinde schrieb, um ihr deutlich zu machen, ihr müsst diese Kompetenzen der Gaben achten und eins darin werden. Ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten, das heißt, als er empfangen hat, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat, wie es Gott dir gegeben hat. Das heißt nicht wie ein Mensch oder du dir selber das gegeben hast. Wie hat es dir Gott gegeben? Das musst du ja wissen. Jeder kennt ja seine Gabe von Gott. Denn der Heilige Geist offenbart es ja in jedem wiedergeborenen Gläubigen. Petrus hat das später auch geschrieben. Dient einander mit der Gabe, die euch Gott gegeben hat. Ja, geht nicht darüber hinaus, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir merken, dass das also auch bewegt worden ist in Jerusalem. Sie kamen zusammen, um aufeinander zu hören, was hat der Herr dir gezeigt, was hat er mir gezeigt? Und man kam von Antiochia nach Jerusalem. Wo liegt hier die geistliche Kompetenz? Was hat der Herr euch gesagt? Also, wir müssen immer in unserem Herzen Platz machen. Ich sage das mal so. Für die Ergänzung. Wir müssen bereit schon offen sein, ergänzt zu werden. Mir persönlich geht es oft so und ging es auch in der Vergangenheit so, dass ich immer hörte, was andere sagten, ob der Herr mir nicht was dadurch sagen will, ohne dass der andere meine Situation kennt. Aber der Herr gibt auch durch die Gaben, die andere bekommen, uns Wegweisung. Und diese Offenheit sollen wir haben. Was will der Herr mir sagen, vielleicht durch diesen oder jenen? Prüfet alles, das Gute behaltet, ja, heißt es. Und so ging man also auch hier vor. So, ein weiterer Punkt. Als der Apostel Petrus nun verdeutlicht hat, seine Berufung durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass er zwischen Israel und den Heiden keinen Unterschied sehen kann, sondern erkannte, dass dieselbe Gnade in Christus ohne Verdienst durch Werke Juden und Heiden zuteil wird. Kein Unterschied. So hat er gesagt. Es gibt keinen Unterschied. Haben wir festgestellt, dass es keinen Unterschied gibt. Denn was wir bekommen haben, haben sie auch bekommen. Somit dürfen wir hier jetzt nicht versuchen, unsere Erfahrung der Vergangenheit anderen aufzudrücken. Sie haben das bekommen aus Gnade, was auch wir aus Gnade empfangen haben. Gott gab ihnen den Heiligen Geist wie auch uns. Ich lese uns da nochmal die Verse 8 und 9. Gott, der die Herzen kennt, hat es bezeugt und ihnen den Heiligen Geist gegeben wie auch uns. Mit anderen Worten, wir haben ihn nicht verdient, die anderen auch nicht. Aber wir sind beide beschenkt worden. Wir sind also plötzlich auf eine Stufe diesbezüglich gestellt worden. Und Gott hat keinen Unterschied gemacht zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen gereinigt hat durch den Glauben. Von Israel heißt es zwar in Römer 9, das hat auch Paulus später niedergeschrieben aus seiner Weisheit, dass sie wohl Erfahrungen haben und auch schon Beschenkte waren vorher, bevor Pfingsten eintraf. Da heißt es, die Israeliten sind, denen gehört die Kindschaft, die Herrlichkeit, der Bund, das Gesetz, der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören, und aus denen Christus herkommt nach dem Fleisch. Der da ist Gott über alles gelobt in Ewigkeit. Wir könnten menschlich sagen, die sind besser dran. All das, was die gekriegt haben, haben ja die Heiden nicht gekriegt. Und doch sagt Petrus, Gott hat keinen Unterschied gemacht. Sie haben denselben Geist, die Heiden, bekommen wie wir. Jetzt sind wir zwar schon die Vorbeschenkten gewesen, aber was die Gnade betrifft, sind wir gleich. Sind wir gleich. Den Unterschied konnte man nur sehen in dem Dienstauftrag, den auch Israel schon vorher hatte, dass der Messias aus ihrer Mitte hervorkommen sollte. Das war ein Dienstauftrag. Aber was die Gnade betrifft, sind alle gleich. Der Weg des Glaubens. Darum ja auch in Johannes 3, Vers 16 dieses Wort, wir kennen es ja, Gott hat die Welt so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass alle, die an ihn glauben, alle, egal wo sie herkommen, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die himmlische Seligkeit ist also für alle bereitet, die sich von Herzen danach sehnen. Und so wie ich es eben gelesen habe, wie Petrus das sagte, Gott ist der Herzenskündiger. Er schaut ja ins Herz. Er schaut ins Herz. Wer bereit ist, die Gnade zu empfangen? Nicht alle, die laut schreien, kriegen sie, sondern nur die ihr Herz reinigen lassen. Denn das Herz ist das Zentrum, wie im biblischen Zentrum des Wesens des Menschen. Das muss Gott nehmen können in die Hand und sagen, das prüfe ich, ob der Mensch mir das geben will. Das steht ja auch in Sprüche, gib mir, mein Sohn, dein Herz. Ich will dich haben, dein Herz. Und wenn ich das kriege, dann kriegst du auch den Geist der Gnade. Gott prüft das. Also man kann die Gnade nicht einfach in sein Leben herabziehen. Kann man nicht. Gott macht da nicht mit. Aber er schaut genau in die Herzen, wer willig ist, sich beschenken zu lassen. Wir lesen ja auch an manch anderen Stellen in der Schrift, dass der Herr das Herz sucht. Zum Beispiel in 1. Chronik 28, Vers 9b. Der Herr sucht die Herzen der Menschen. Oder anders gesagt, er versteht alles, was in den Herzen ist. Ja, er versteht alle Gedanken. In Hebräer 4, Vers 12 geht es ja auch darum, dass eben der Geist Gottes, das Wort Gottes so stark ist, dass es scheidet Seele und Geist, Mark und Bein und richtet die Gedanken und Sinne des Herzens. Also Gott schaut ganz genau auch in mein Herz, ja, ob wie ich das meine, nicht was ich rede. Das ist nicht das Entscheidende. Ich kann vieles reden, aber ich kann im Herzen ganz anders gelagert sein. Ich kann sagen, Gott, ich lobe dich und dabei lobe ich ihn gar nicht. Ja, es gibt so viel frommes Wortespiel. Kann man machen. Auch in einem persönlichen Gebet zu Hause kann man ganz fromm, triefend fromm beten und so weiter. Aber Gott lässt sich nicht irritieren. Vielleicht jemand, der das zuhört, der denkt, Mensch, der ist aber fromm, wie der betet. Ja? Aber Gott lässt sich nicht dadurch ablenken. Er schaut genau ins Herz, ob das stimmt, was derjenige sagt. Und das ist aber sehr wichtig für die Gemeinde Jesu, dass das Herz erfüllt wird mit den Gedanken Gottes und mit den Gnadengeschenken. Und dann kommt Petrus noch zu diesem und sagt dann in dieser Runde der Ältesten und Apostel und sagt, schaut doch mal, seid mal ehrlich. So will ich es mal sagen, seid mal ehrlich. Konntet ihr das Joch des Gesetzes tragen? Wir haben es nicht tragen können. Wir haben es nicht erfüllt. Warum wollt ihr jetzt den anderen das auflegen? Um von euch abzulenken, dass ihr es nicht erfüllt habt? Ich meine, das ist ja auch manchmal in der Gemeinde Jesu so. Man spricht mit dem anderen und macht ihm Vorschriften, wie er sein soll, um von dem eigenen Leben abzulenken, was man nicht macht. Aber Gott lässt sich da nicht betrügen von den Menschen. Petrus hat das auf den Nagel, auf den Kopf getroffen. Wir konnten das Joch doch gar nicht tragen. Warum wollte er jetzt nicht zu den anderen auflegen? Die können es doch auch nicht. Wir sind doch dankbar für die Gnade in Christus. Und darin wollen wir leben. Und diese soll doch auch die Heiden selig machen und im Geiste leben. Warum, sagt er, versucht ihr denn Gott darin? Also er nennt es wirklich eine Provokation, ja? Eine Versuchung, wenn man das tun will. Wenn ihr jetzt fordert, dass die sich beschneiden lassen müssen. Denn diese Form der Versuchung sagt im Grunde genommen, dass ihr die Gnade nicht für vollgültig haltet. Man muss immer noch was dazu tun. Aber das ist ja das Geheimnis des Glaubens gerade. Die Gnade ist die Vollerfüllung aller Forderungen Gottes. Und dadurch kann jeder, der diese Gnade empfangen hat, von einer Sekunde zur anderen in den Himmel aufgenommen werden, weil es die Vollerfüllung ist. Es fehlt ihm nichts. Und darin sollen wir leben. Aber andere, ich komme da gleich zum Schluss, andere auch in dem Gespräch mit Jesus, sie wollten diese Gnade nicht haben. Sie suchten immer auch nach Beweisen und nach Werken, die sie tun sollten. Zum Beispiel in Johannes 6, Vers 30, ja, was tust du für ein Zeichen, auf das wir sehen und glauben dir? Was wirkst du, was arbeitest du? Das heißt, sie wollten diese Rede einfach da vom Brot des Lebens nicht annehmen, sondern sie versuchten hier den Herrn und sagten, also es kann nicht so stimmen. Wir müssen das und das noch einhalten. Es war eine Diskussion auch mit Juden, die ja das Gesetz kannten, nicht? Sie nahmen es nicht an. Oder selbst unterm Kreuz sagten ja dann die Pharisäer, ja, anderen hat er geholfen, aber sich selber kann er nicht helfen, nicht? Ist er Christus, dann steige er herab. Wir kennen doch das Gesetz, wir kennen die Gebote, wir sind doch die Richtigen. Aber das Joch konnten sie doch gar nicht tragen. Das Leben der Gnade zeigt sich auch in den Werken. Gnade hat natürlich auch Werke, einen Ausfluss der Werke, aber zu einer von Gott bestimmten Zeit. Es ist keine Werkproduktion des Menschen, des Gläubigen, sondern eine Wirkungskraft von Gott. Zum Beispiel ist es eine Führung, reden zu können oder schweigen zu können. Wenn wir das in die Hand nehmen, dann reden wir am verkehrten Punkt und schweigen vielleicht am verkehrten Punkt. Die Werke, die unter der Gnade geschehen, sind Kraftwirkungen aus der Gegenwart Jesu, und zwar zu seiner Zeit. Die Kraft der Gnade durch den Glauben darf nicht angezweifelt werden, wenn auch noch nicht alle Taten des neuen Wesens aus der Gnade ans Licht gekommen sind. Alle, die Jesus Christus aufgenommen haben, stehen und befinden sich in dem Prozess der Heiligung. Paulus schrieb ja an die Thessalonicher, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Das heißt, da ist was in Gang gekommen, das ihr aber nicht selber mehr machen könnt, sondern dass die Gnade in Jesus Christus in euch wirken will. 1. Thessalonicher 4, 3 bis 8 lese ich mal. Das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht und einen, jeder von euch seine eigene Frau zu gewinnen, suche in Heiligkeit und Ehrerbietung, nicht in gieriger Lust wie die Heiden, die von Gott nichts wissen. Und dazu noch Epheser 4, auch 4. Kapitel, Vers 22 bis 24, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Das bedeutet doch, hier ist was in Gang gekommen, was aber nur durch die Gnade fortgeführt werden kann. Niemand kann sich von seinen eigenen Untugenden lösen. Die haften ihm so wie Schwefel an, Pech und Schwefel, die er nicht unterdrücken kann und wegbringen kann. Das muss aus der Gnade geschehen. Wir kennen das Stöhnen des Apostels, wo, wenn er davon sprach vor seiner Bekehrung, ich wollte ja das Gute tun, aber es ging nicht. Erst jetzt unter der Gnade, da geht das, weil nicht ich mehr der Bewerkstelligende bin, sondern die Kraft des Geistes Gottes. Und das sollen wir auch zulassen, sei es unter den gläubig gewordenen Heiden, sei es unter den gläubig gewordenen Juden. Das Letzte noch hinzu, als sie das alles hörten, schwiegen sie. Ja, was bedeutet denn das für uns? Wenn man anfängt zu schweigen, dann kann man hören. Dann hörten die nämlich plötzlich zu. Und erst wenn man zuhört und vielleicht auch auf die Stimme Gottes hört, weil man sich ausstreckt, dann kriegt man plötzlich eine Antwort. Sie schwiegen alle. Sie waren auch von der Gnade, der Darstellung der Gnade Jesu auch überführt und überwältigt. Und sie wurden ganz still. Ganz still. Und somit befähigt, auf das Zeugnis der Wirkungskraft der Gnade hören zu können. Paulus und Barnabas berichteten plötzlich, was Jesus alles unter den Heiden getan hat. Da wurde jetzt gar nicht mehr über Beschneidung gesprochen. Was, wie, Auswirkung der Gnade? Das war ja viel höher. Da war ja das Diskussionsthema einfach mal weg. Da stehen wir. Stille werden vor dem Herrn. Und da sind mir auch noch diese Stellen eingefallen. Gott sprach auch durch Jesaja zu dem Volk Israel, Kapitel 30, Vers 15, wenn ihr stille bliebet, dann würde euch geholfen. Durch Stille sein und hoffen würdet ihr stark werden. Oder im Psalm 37, Psalm Davids, Vers 7, sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Warte auf ihn. Ja. Auch später an die Thessalonicher schrieb ja Paulus, ringt danach, dass ihr stille seid. Oder im Psalm 46, Vers 11, seid stille und erkennt, dass ich Gott bin, spricht der Herr. Erkennt das. Fangt nicht wieder an, euch selbst irgendwie in eine Form zu bringen. Schaut auf mich, hört auf mich, will der Herr dort sagen. Eine wunderbare Begebenheit hier in Jerusalem. Ich muss das hier gerade noch anführen, zwei Beispiele, um das deutlich zu machen. Nicht? Wir kennen ja diese Geschichte von dem Bartimäus in Jericho. Ja, er rief, du Sohn Davids, erbarm dich. Dann kamen einige und sagten, er soll nicht reden. Sie waren nicht stille, sie warteten nicht, was Jesus sagt dazu. Sie waren vorlaut und sie haben gleich den Bartimäus zurückdrängen wollen. Aber was lesen wir dann? Ihr könnt das nachlesen in Markus 10, 47, 49. Jesus rief ihn zu sich. Was ganz anderes. Die haben gesagt, sei stille und weg. Die haben gar nicht gehört, Herr, was sagst du eigentlich dazu? Er rief ihn zu sich. Und die wollten das quasi verhindern. Oder eben beim Einzug nach Jerusalem. Da sagten dann die Pharisäer, also das geht doch nicht so. Du musst das unterbinden, dass sie da von dir so reden und dass hier die Kinder und deine Jünger so reden, Hosianna dem Sohn Davids. Sie haben nicht gefragt, wie siehst du denn das? Sondern sie haben gleich gesagt, wir sehen das so. Und da sagt Jesus, nein. Wenn diese schweigen, werden die Steine schreien. Das ist richtig, was die machen. Nicht eure Beurteilung ist das Entscheidende, sondern was Gott dazu sagt. Und so können wir also auch schnell falsch handeln. Das Suchen also nach persönlicher oder gemeinschaftlicher Führung kann nur im Gebet, in der Stille vor Gott, in Jesus Christus geschehen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. So heißt es auch in einem Lied, nicht? Und das können wir aus diesem Abschnitt lernen, die Suche nach geistlicher Führung. So, soweit zu diesem Text.